نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld mitbringen. Barakallahu fikum. Und wir machen weiter, inshallah. Wir machen weiter mit Kapitel Nummer 16 von Riyad al-Salihin, Gebot zur Bewahrung der Sunna und ihrer Regeln oder ihrer Sitten. Und wie ich schon erzählt habe, das ist auf Arabisch und Deutsch. إن شاء الله نتابع بارك الله فيكم في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وكنا قد ذكرنا الآيات المتعلقة بعض الآيات المتعلقة بهذا الباب وبهذا الأمر، وإن شاء الله سنتابع بإذن تعالى سنتابع في هذا الباب بالأحاديث. وأما الأحاديث يقول المؤلف رحمه الله: أما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم، أو فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، أي أن الحديث عند البخاري ومسلم. كان بعض الصحابة لحرصهم على العلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة قد لا تكون حراما، ولكن بسؤالهم عنها قد تصبح حراما. فلذلك قال: دعوني أو ذروني ما تركتكم، يعني طالما أنا ما ذكرت لكم أن هذه المسألة حرام فاتركوها ولا تسألوا عنها، فأمرهم أن يدعوها وأن يتركوا ما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء التعليل السبب لذلك: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أو سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أن الذين من قبلكم، الذين من قبل المسلمين، أكثروا المسائل على الأنبياء، فشدد عليهم، أي صار الدين عليهم شديد وعلى أنفسهم، فما استطاعوا أن يطبقوا الدين وما استطاعوا أن يعملوا بذلك، فهلكوا. والاختلاف على الأنبياء، المسائل هي مسائل أن الإنسان يسأل بعض الأمور التي لم يؤمر بها، والاختلاف على الأنبياء هو مخالفة الأنبياء. فإحدى هذه الأمور، أولا هنا بارك الله فيكم في قصة في هذا الحديث، وهي قصة الأقرع بن حابس رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد أمركم بالحج فحجوا. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أمركم بالحج فحجوا. أفي كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم الحج كل سنة. ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا من التشديد على أنفسهم، فذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يعني لا تسألوا عن أمور إذا ظهرت لكم فيما بعد وإذا علمتموها ستسؤكم وستحزنوا لأنكم علمتموها. قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أين أبي؟ قال له: أبوك في النار. ثاني قال له: من أبي؟ وكان هذا الرجل إذا تخاصم مع الآخرين اتهموه بأنه ابن زنا، قالوا أبوك فلان، واستغل بعض المنافقين هذا الأمر ليستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويبدأوا يسألوا، واحد يقول له أين جملي، أين ناقتي، أين كذا، يعني من بعد أنهم يستهزئون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به أو إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا هذه قصة الحديث هكذا، أن الإنسان ما يسأل عن أشياء، في أشياء حلال ما تسأل عنها وتدقق عنها، يعني تدقق في السؤال حتى أنها بسببك تصبح حراما، فما يفعل ذلك الإنسان. وأما هذه المسألة فهي موجودة كانت في الأمم التي قبلنا. قتل رجل، كما ذكرنا قتل رجل، فادعت كل قبيلة أنه هو هذا الذي قتل، هذا الذي قتل، فذهبوا إلى موسى عليه السلام فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا بقرة. فماذا قالوا؟ أتتخذنا هزوا؟ يعني تضحك علينا نذبح بقرة؟ ما دخل البقرة في قبيل قتل الرجل؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أسخر من الناس. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إن بقرة لا فارض ولا بكون عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. قال: ادعوا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون تسر الناظر. قال: ادعوا ربك ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، أي اضربوا هذا الميت بالبقر. فلما فعلوا قام الميت، فسأله موسى عليه السلام: من الذي قتل؟ قال: فلان. لذلك ما يشدد الإنسان، لو كانوا ذبحوا أي بقر خلاص، ولكنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه المسألة. والمسلم بارك الله فيكم ما يشدد على نفسه، وإنما يعمل بالذي أمره الله سبحانه وتعالى وأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما قوله هنا، أما قوله ما أمرتكم به، ما أمرت أولا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الاجتناب الابتعاد عنه، أي إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو كما نهى الله سبحانه وتعالى، والنهي للتحريم أو للكراهة. فلذلك بارك الله فيكم انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري ونهي فيقول ما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه. فلذلك قال: أما أن ما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك ننتبه لهذه المسألة، ما دي إنسان يقول هذا في السنة، هذا في السنة وليس، يقول هذا في السنة وليس في القرآن، فذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ابتعدوا عنه تماما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فهو حرام، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انتبهوا، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهو أيضا للوجوب، فأتوا منه ما استطعتم، ليس معنى ما أردتم، إنما ما تستطيعون، أي ما تقدرون عليه. إذا علمتم أن هذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تستطيعون فعله فعليكم أن تأتوا به، فإذا لم تأتوا به ماذا؟ عصيتم الله سبحانه وتعالى. وفيه أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والفرض، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والفرض، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المستحب، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون للوجوب وإما يكون للاستحباب. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أنك تصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم في الحج تفعل هذا واجب. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لو ما كان الأمر شاق لا جعلت السواك عند كل صلاة واجب، ولكن هذا مستحب، استخدام السواك مستحب. إذن بارك الله فيكم، الحديث فيه الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بعض الناس يفهم الحديث خطأ فيقول خلاص النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي يظن أنه ما أردتم، ما أراد هو. لا، المعنى ما قدرتم عليه، أي ما علمتموه وما قدرتم على فعله. فإذا كان مأمور به فهذا واجب عليك، فإذا ما فعلتم فأنت تعصي الله سبحانه وتعالى. ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فلذلك انتبهوا بارك الله فيكم في هذه المسألة. الذي يفقه الدين ويفهم الدين هو الذي يميز بين الأمور، نسأل الله السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Wir machen weiter mit dem mit der Erklärung von Kapitel 16, und zwar Hadith bei mir in der arabischen Text ist Hadith 160. Bei euch in der Übersetzung, das ist 156. Und das ist von Abi Huraira, Ridwanullah alayhi, überliefert. Abu Huraira, Ridwanullah alayhi, berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte, behelligt mich nicht mit Fragen über Themen, die ich euch gegenüber nicht erwähne. Denn die Völker, die euch vorangingen, gingen an ihrer Fragerei und ihrer Abweichung vom Wege ihrer Propheten zugrunde. Daher, wenn ich euch verbiete, etwas zu tun, dann haltet euch davon fern. Und wenn ich euch etwas befehle, dann befolgt es, soweit ihr könnt. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Diese Überlieferung ist sehr wichtig. Wir haben am Anfang die Ayat erwähnt, die Beweise, dass der Muslim die Methodik und den Weg vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unbedingt nehmen muss, annehmen muss und praktizieren muss, folgen, befolgen muss. Das ist sehr wichtig. Und jetzt kommen wir zu den Hadithen hier. Der Prophet sagte, Da'uni ma taraktukum. Normalerweise hier hat man das nicht übersetzt. Deshalb sage ich immer, diese Übersetzung von Riyad Salihin, von dieser Bavaria, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Sowieso, ich bin mit den meisten Übersetzungen auf dem deutschen Markt nicht zufrieden und nicht einverstanden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das Problem dabei ist, dass die meisten Übersetzungen nicht von Fachleuten übersetzt werden. Das heißt, es kann sein, dass eine Person vielleicht Wissen in der Religion hat, aber die kann nicht so gutes Deutsch. Und es gibt Leute, die gutes Deutsch können, aber die haben kein Fachwissen in der Religion. Und das ist unser Problem. Sie übersetzen literarisch, das wird von Literatur her oder von der Sprache her gut. Aber leider, der Sinn, der religiöse Sinn in den Hadithen ist nicht mehr da. Ich meine, zu dieser Übersetzung, was ich vorhin gelesen habe, von der Literatur her oder von der Sprache her, das ist schön gemacht. Aber leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Auf jeden Fall, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat seinen Gefährten oder hat von seinen Gefährten verlangt, dass sie ihm nicht viele Fragen oder nicht übertreiben in Fragen oder in Stellung von Fragen nach bestimmten Themen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht erwähnt. Das nimmt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt. Mehr braucht ihr nicht mehr zu erfragen. Was bedeutet das? Manche Leute werden das vielleicht oder würden das falsch verstehen. Sagen, ja, heißt das, man fragt nicht in der Religion? Nein, nicht so gemeint ist das. Du musst nach deiner Religion fragen. Du musst Wissen in der Religion haben. Aber frage nicht hinüber aus. Was bedeutet das? Das ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, mach das. Dann mach das. Du brauchst nicht mehr zu erfragen. Und nicht mehr, ja, wieso hier und was macht man hier Und ist das nicht besser, dass wir hier so und so weitermachen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist auch passend, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Die Überlieferung hat natürlich einen Grund. Diese Überlieferung hat einen Anlass. Und zwar, es gab der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat mit seinen Gefährten gesprochen. Er hat so eine Rede gehalten. Und er hat gesagt, o Leute, o Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch die Pilgerreise zur Pflicht gemacht. Deshalb Pilger. Dann stand eine Person, die hieß Al-Aqra ibn Habis. Er sagte, o Prophet, jedes Jahr, der Prophet sagte, Allah hat euch befohlen zu pilgern. Punkt. Der Mann sagte, o Prophet, jedes Jahr, der Prophet hat gesagt, Allah hat euch befohlen zu pilgern. Der Mann sagte, o Prophet, jedes Jahr dreimal. Dann sagte der Prophet, wenn ich Ja sage, dann wird das Pflicht und ihr werdet das nicht tun können, nicht praktizieren können. Das, ihr werdet nicht schaffen, jedes Jahr zu pilgern. Denkt mal jetzt, wäre das so gewesen, dass wir jedes Jahr pilgern müssen, wie könnten wir das schaffen? Kraft, finanziell, Nerven und Zeit. Schaffen wir jedes Jahr? Natürlich nicht. Das wird sehr schwer sein. Deshalb, das ist damit gemeint. Das heißt, Pilger ist Pflicht. Einmal, Punkt, fertig. Jedes Jahr. Der Prophet hat gesagt, Pilger und Punkt. Aber da hat man angefangen, viel zu fragen. Was sagte der Prophet da? Der sagte, lasst das weiter zu fragen. Wenn ich euch was verboten habe, dann meidet ihr das. Und wenn ich euch etwas befohlen habe, dann bringt davon so viel ihr könnt. Und es gibt noch eine andere Überlieferung, die auch mit diesem Thema zu tun hat. Und zwar, der Prophet hat mit den Leuten gesprochen, dann stand einer und der sagte ihm, wo ist mein Kamel? Der andere stand, sagte, wo ist mein Vater, im Paradies unter der Hölle? Eine andere Person, die Leute haben seinen Vater nicht erkannt, hat ihm gesagt, wer ist mein Vater? Und so, und manche Heuchler haben sozusagen diese Möglichkeit ausgenutzt, um sich lustig zu machen über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die haben angefangen, Fragen zu stellen, die keinen Sinn haben, Fragen zu stellen, damit sie den Propheten in Lächerlichkeit zu ziehen. Der Prophet sagte das Gleiche und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt. O ihr, die glaubt, fragt nicht nach denen. Wenn ihr das wisst, dann werdet ihr traurig oder das wird euch schaden. Das heißt, die Person, die gefragt hat, wo ist mein Vater? Im Paradies oder in der Hölle? Er sollte lieber nicht wissen. Weil der Prophet sagte, dein Vater ist in der Hölle. Der hat jetzt gewusst, sein Vater ist in der Hölle. Wird er traurig oder froh? Der soll aufpassen. Der andere, der hat ihm gesagt, dein Vater heißt so. Das wird, du bist, die Leute haben dann gewusst, dass er kein ehrlicher Sohn ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Deshalb sollte man aufpassen. Im Islam, wir haben eine Regel. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, wenn der Prophet uns was befohlen hat, dann sollen wir uns daran halten. Und nicht, dass wir übertrieben nach Details fragen, um am Ende durch uns ein Verbot ausgesprochen wird. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Völker, die euch vorangingen, gingen an ihre Fragerei und ihre Abweichung vom Wege ihrer Propheten zugrunde. Das wird, weil die so viel gefragt haben und so viel übertrieben haben, was, und dann war das für sie Pflicht, Pflicht, Pflicht, Pflicht, und sie können das nicht mehr schaffen, Weil sie dann ihren Propheten widersprochen haben, dann sind sie zugrunde gegangen. Abweichung von dem Weg durch diese Fragerei, und sie können das nicht schaffen. Deshalb sind sie zugrunde gegangen. Macht das nicht wie diese Leute, die vor euch waren. Das ist die Botschaft in dieser Überlieferung. Schaut mal, wie die Sache war. Zum Beispiel bei Volk von Musa a.s. Es gab eine Person, die getötet war. Und dann kamen die Leute zu Musa a.s. Sie haben gesagt, eine Person wird getötet. Eine Person wurde getötet. Kannst du uns sagen, oder kannst du deinen Herren darum bitten, dass er uns zeigt, wer diese Person getötet hat? Dann hat Musa a.s. ihnen gesagt, Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Eine Kuh zu schlachten. Dann haben sie ihm gesagt, was hat das eine Kuh mit einem Mord zu tun? Willst du uns auslachen? Musa a.s. hat gesagt, ich suche Zuflucht bei Allah. Ich mache das nicht, aber so hat Allah gesagt. Da haben sie gesagt, nein, was ist diese Kuh? Wie alt? Er sagt, nicht so alt, nicht so jung. Dann sagt er, aber die Kühe sind so viel. Welche Farbe? Der sagt ja, gelbe Farbe. Welches, was macht diese Kuh? Was tut diese Kuh? Wie, war, wo? Und hier sagen die Gelehrten, sie haben übertrieben, dann war das für sie schwieriger gemacht. Also, hätten sie nur eine, egal welche Kuh geschlachtet, dann war das fertig. Aber nein. Welche Kuh, wie sollte sie aussehen, wie groß, wie klein und so weiter. Als sie dann die Kuh endlich geschlachtet haben, dann hat Allah ihnen befohlen, dass sie den Toten holen und mit Kuh sozusagen, die schlagen beide zusammen. Kuh und die Person. Als sie das getan haben, dann ist diese Person wach geworden. Musa a.s. sagte ihm, wer hat diese Person, wer hat dich getötet? Er hat gesagt, der und der hat mich getötet und dann ist er wieder gestorben. Allah hat ihnen dieses Beispiel gegeben, damit sie wissen, dass Allah alles schaffen kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles tun kann. Aber die sollten natürlich Allah allein einzig anbeten. Aber trotzdem haben sie das nicht getan. Dann barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Beispiel von Volk Israel und das ist ein Beispiel von uns Muslimen. Das heißt, man sollte nicht viel übertrieben fragen in bestimmten Themen, die klar sind. In bestimmten Themen, die klar sind. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala wird am letzten Tag jemandem großen Lohn geben. Namentlich genannt. Da sagt man, warum? Ja, so hat Allah gewollt, ihm zu geben. Das ist die Antwort. Nein, warum er und nicht die anderen? Das fragt man nicht eigentlich. Manche Leute, die diskutieren stundenlang, wie sah der Hund von den Leuten, die in der Berghöhle waren, aus? Wie sah der Hund aus übrigens? War er rot, gelb? Schäfer, das war, die diskutieren, ich weiß, was hat das damit zu tun? Und die fragen noch und die forschen und ich weiß nicht was, und das hat gar nichts zu tun. Das hat nichts zu sagen in unserer Religion. Und das ist hier gemeint in diesem Zusammenhang mit vier Fragerei. Aber wenn du fragst, wie soll ich beten, wie soll ich meine Hände halten, wie soll ich zum Beispiel stehen im Gebet, wie sollte ich fasten, wie ist das richtig, wie sollte ich Zakat geben und sowas, das ist in Ordnung, weil du so deine Religion lernst. Was hier gemeint wird, etwas zu hinter zu fragen, was sozusagen überflüssig ist, was du nicht unbedingt brauchst. Aber durch deine Fragerei wird das verboten. Der Prophet sagte dann, was ich euch verboten habe, dann dürft ihr das nicht näher kommen. Das bedeutet, das ist verboten. Fertig, Punkt. Und das ist wichtig hier. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas verboten hat, wenn das in der Sunna ist, dann ist das auch verboten. Weil manche Leute sagen, zeig mir den Koran. Sagt ihm, der Prophet hat das gesagt, verboten. Sagt, nein, sag mir im Koran. Und das ist gefährlich. Der Prophet sagte, ich möchte nicht jemanden von euch sehen, der stützt sich sozusagen auf sein Gesäßmuskulatur, also diese Art und Weise, dass man arrogant ist, ja. Und dann bekommt er meinen Befehl oder mein Verbot und er sagt, wir gucken nur im Buch Allahs, nur im Koran. Und wenn dort verboten ist, dann ist es verboten. Der Prophet sagte, was der Prophet verboten hat, ist das, was Allah verboten hat. Das heißt, wenn der Prophet etwas verboten hat, dann gilt das als Verbot, wie das auch im Koran ist. Weil manche Leute sagen, sei nur im Koran. Diese Leute, die haben den Islam nicht verstanden. Jeder, der sagt euch nur, zeig mir im Koran, der hat den Islam nicht verstanden. Islam ist Koran und Sunna zusammen. Nicht Koran, dann Sunna. Koran und Sunna zusammen. Aufpassen. Deshalb sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ich euch etwas verbiete, dann dürft ihr das nicht tun. Das ist verboten. Wenn du tust, dann hast du eine Sünde begangen. Dann sagt der Prophet, und was ich euch befohlen habe, wenn der Prophet uns befohlen hat, dann sollten wir davon das praktizieren, was wir können. Was bedeutet hier können? Manche Leute verstehen können mit wollen. Nein, nein, nein. Auch auf Deutsch, es gibt Unterschied zwischen kann und will. Ich will gehen, aber ich will jetzt aufstehen. Aber wenn ich zum Beispiel gefesselt bin, ich kann nicht. Aber jetzt, wenn ich, kann ich jetzt aufstehen oder nicht? Ich mache den Stuhl nach Seite und dann stehe ich. Aber wenn ich so bin jetzt und du sagst mir, ich stehe auf, ich sage dir, ich kann nicht, das stimmt nicht, ich will nicht. Das heißt nicht, ich kann nicht, sondern ich will nicht. Hier im Hadith steht, was ihr könnt. Können im Islam definiert man mit zwei Wörtern. Wissen und Fähigkeit. Wissen und Fähigkeit. Also wenn du weißt, dass du machen musst und du bist fähig. Beispiel, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr müsst eure Bärte wachsen lassen. Du bist ein Mann, du hast einen Bart. Das heißt, du kannst jetzt Bart haben. Du kannst. Und du hast das Hadith gehört, du machst das, dann machst du das. Aber manche was sagen, ja, der Prophet sagte, was ihr könnt. Sag, ja, aber ich kann kein Bart tragen. Doch, du kannst Bart tragen, aber du willst nicht. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden Wörtern. Und diese Überlieferung ist wichtig in diesem Zusammenhang, das zu klären. Barakallahu fikum. Deshalb, im Islam ist die Sache so, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns etwas verboten hat, dann dürfen wir das nicht tun. Wenn wir das tun, dann haben wir Sünde begangen. Das ist jetzt ein Verbotthema. Aber es gibt manchmal, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch uns etwas sozusagen von uns etwas verlangt oder etwas verlangt, was wir nicht tun. Aber das ist nicht in Stufe Verbot, sondern das ist in Stufe unerwünscht. Unerwünscht. Also manchmal ist das Verbot Verbot und manchmal ist es unerwünscht. Zum Beispiel der Prophet sagte, Knoblauch und Zwiebel zu essen und dann in die Moschee zu kommen. Wenn man in die Moschee ist, dann ist es verboten. Aber wenn man das gegessen hat, wenn man das gegessen hat, dann ist das unerwünscht. Also hast du Zwiebel und Knoblauch draußen gegessen und du kommst nicht in die Moschee, du kannst. Aber wenn du dann in die Moschee kommst, dann ist das verboten. Und auch in der anderen Seite, wenn der Prophet etwas befohlen hat, das kann Pflicht sein und das kann empfehlenswert sein. Der Prophet sagte zum Beispiel, wäre das nicht schwer für meine Nation, hätte ich ihnen befohlen, bei jedem Gebet Siwak zu benutzen. Aber weil das schwer für die Nation sein wird, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht sozusagen unbedingt verlangt. Sondern der hat gesagt, derjenige, der das machen kann, okay. Das heißt, empfehlenswert. Aber wenn der Prophet etwas befohlen hat, was klar ist, dann ist das Pflicht für uns geworden. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang, weil wir über Bewahrung der Sunna vom Propheten sprechen. Sunna des Propheten heißt nochmal, heißt nicht, wie viele Leute denken, wenn du willst, tust du. Wenn du nicht willst, dann brauchst du nicht. Das ist nicht so. Das ist nur bei bestimmten Fuqaha in bestimmten Handlungen, die sagen Sunna, die meinen damit empfehlenswert. Aber allgemein, wenn wir von Sunna vom Propheten sprechen, das wird Religion, Methode vom Propheten praktizieren, und das ist. Amal Hadith al-Thani, فهو عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح النواجذ هي الأنياب وقيل هي الأضراس. هذا حديث أصل، يعني هذا حديث رائع يا أخوة في أصول الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإسلام في هذا الحديث بكلمات قليلة، وخير الكلام ما قل ودل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم، وموعظات النبي صلى الله عليه وسلم إما كانت خطبة جمعة أو خطبة عيد أو خطبة كسوف أو كانت مثلا درس عام، أو أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مهم يصعد المنبر ويتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يوصي، كان يوصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعظنا موعظة بليغة، طيب ما مواعظ النبي كلها بليغة، ولكن هنا مرة أخرى تأكيد على هذه المسألة. وجلت منها القلوب، يعني خافت القلوب وبكت العيون، فتأثر الناس تأثرا كبيرا. يعني هذه الموعظة بالذات بقيت في قلوبنا وأثرت بنا تأثيرا كبيرا غير المواعظ الأخرى، فشعروا أنه في شيء غريب، كأنه مودع، يعني كأنه يودعك ويذهب. فقالوا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، أهم شيء تقوى الله. ما معنى تقوى الله يا أخوة؟ أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل الأمر واجتناب النهي، بفعل الأمر واجتناب النهي. ولا يصل الإنسان إلى هذا إلا بالعلم والتحري، بالعلم والتحري والسؤال، سؤال أهل العلم. فهذه تقوى الله، أن يخاف الإنسان الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فيبتعد عن الحرام ويفعل الحلال. إذن أوصيكم بتقوى الله أولا، ثم والسمع والطاعة. السمع أي لولي الأمر، ولو وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني تسمع وتطيع. ولي الأمر إذا أمرك بخير فيجب عليك أن تأتي به، وإذا أمرك بشر لا، لا تأتي به. وإذا أمرك بأمور دنيا أو بأمور ما لها علاقة بالدين فتأتي بها وجوبا، طالما كان هذا مسلم وطالما دعا إلى خير، حتى لو ظلم، حتى لو ظلم يبقى وليا للأمر، فإذا دعاك إلى الخير يجب عليك الطاعة. فلذلك قال وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، حتى لو كان عبد أنتم ما تجدوه أنه له هذه الإمارة فتقبلوا بهذا. ومصيبتنا سبحان الله منذ القديم إلى اليوم أن الكثير من المسلمين ما فهم هذه المسألة، أنه طاعة ولي الأمر واجبة، وحتى لو أن ولي الأمر كان يظلم، حتى لو كان يفسق، حتى لو كان عنده من المعاصي، فطاعته أولى من معصيته، لأنه إذا عصي ولي الأمر ازدادت الفتن، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني سيبقى سيرى الاختلاف، الاختلاف وين؟ في القلوب، الاختلاف في المناهج، الاختلاف في العقائد، الاختلاف بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني فكما نعلم بارك الله فيكم في القديم أن الناس اختلفوا على أمور كثيرة، فماذا ما هو الحل يا رسول الله إذا اختلف الناس وإذا ما صار سمع طاعة وما في تقوى؟ قال فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي أي طريقتي في العقيدة وفي الأخلاق وفي العمل، طريقتي عليكم بها، وليس فقط طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني طريقة الخلفاء اللي هم أولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الصحابة رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ما قال عليهما، أي سنة الخلفاء من سنته صلى الله عليه وسلم هي واحدة وليس اثنتان. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، أي في الدين، إياكم والبدع في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة في ديننا. ولو ادعى إنسان قال في بدعة حسنة فهو كاذب، لأنه لو كانت هناك بدعة حسنة في الدين لما كان تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان بينها صلى الله عليه وسلم. فما معنى الإحداث في الدين؟ أن تأتي بشيء ليس له أصل في الدين، أو أن تأتي بشيء له أصل في الدين فتأتي بوصف معين لم يأتي في الشرع، هذا هو الإحداث في الدين. يعني مثلا شيء ما له أصل بالمرة في ديني تأتي به وتقول هذا من الإسلام، أو أنك تأتي بشيء له أصل، الذكر مثلا، قراءة القرآن لا أصل في الدين، ولكن تأتي وتقرأ القرآن على القبور وتذكر مثلا ذكرا جماعيا كما يفعل في بعض الصلوات، هذا له أصل الذكر وقراءة القرآن، ولكن ماذا؟ أتى الإنسان بشيء إضافي والعياذ بالله. وانتبهوا هنا بارك الله فيكم، أحيانا كلام أهل العلم يكون عام كلام أهل العلم، فلا بد من فهمه. ومن وقع في البدعة لم تقع البدعة عليه مباشرة، يعني قد يقع الإنسان في بدعة ولكن لا يسمى مبتدعا مباشرة، وإنما لازم تقام عليه الحجة ولازم يبين لهم. إذن الحل لمشاكل الأمة وللخروج من هذه الأمور التي نراها الاختلاف الذي بين الناس هو ماذا؟ تقوى الله، السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن يبقى الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم، وأن يعض عليها بالنواجذ. العض بالنواجذ هو الأضراس، فلما أشوف أنت الآن خذ شيء وعض عليه بأسنانك هنا ستجد بسرعة تسحبه، ولكن عض عليه بأضراسك سيكون يعني تشبث به وتمسك به. الذي يريد الجنة ويريد الخروج من الاختلاف ويريد الخير للأمة يتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي واحدة واثنتان. يعني الذي يتشبث بطريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم فهو يتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانتبهوا بارك الله فيكم، بعض أهل الضلال يريد أن يقول أن الصحابة ابتدعوا في الدين. أبدا، أنت مأمورا باتباع سنتهم. يعني لو الصحابة أجمعوا على شيء وقرروا شيء فهذا صار دين لنا، لأن الله أمرك باتباعهم. أما لو نحن فعلنا، الله ما أمرك باتباعنا، هذا الفرق. فهم لم يبتدعوا، قال لك عمر قال نعمة البدعة هذه، هو قصد اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان جماعة وقال خشيت أن تفرض عليكم فلما مات ما عاد تفرض فعمر صلى جماعة وكان هناك من يصلي جماعة ولم ينكر عليهم لا في زمن النبي ولا في زمن أبو بكر ولا في أول زمن عمر فذلك عمر فقط جمعهم على إمام واحد لأنه لم تفرض عليهم وأمر فيه خير للمسلمين وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأين البدع في هذا؟ فنسأل الله السلام بارك الله فيكم حديث نما هندت زيبن فمسك بأيش ونصفاء أبو نجيح العرباض أبو نجيح العرباض ابن سارية برشتت نقلت الله صلى الله عليه وعلى وسلم hielt eine bewegende Ansprache, die uns zutiefst berührte und eine Woge von Furcht in unsere Herzen sandte und unsere Tränen fließen ließ. Wir sagten zu ihm, O Gesandter Allahs, dies klingt, als wäre diese Predigt die letzte eines Abschiednehmenden. Rate uns also. Daraufhin sagte er, ich ermahne euch, Allah zu fürchten und dem Anführer zu gehorchen, auch wenn er ein Sklave sein sollte. Diejenigen unter euch, die mich überleben, werden schon eine Menge, oder ja, diejenigen, die lange leben werden und mich überleben, werden schon eine Menge an Meinungsverschiedenheiten feststellen. Eure Pflicht ist aber, meine Sunna und der Sunna meiner rechtgeleiteten Nachfolger Khalifen zu folgen. Und dass ihr euch hartnäckig, das stimmt nicht. Ihr müsst diese Sunna, dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., ihr müsst diese Sunna, auf diese Sunna so festhalten, wenn ihr an etwas mit euren Backenzähnen beißt. Also wenn du auf etwas mit Backzähnen beißt, damit du das festhältst, so auch hältst du an die Sunna. Und dass ihr euch vor Neuerungen hütet, dann jede Neuerung, die dem Islam widerspricht, das stimmt nicht auch. Dann jede Neuerung ist ein Irrtum. Das stimmt nicht hier. Was er drin geschrieben hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist hier eine Fälschung. Das ist eine Fälschung, Hadith 157. Dies, was unter Klammer ist, der hat geschrieben, die dem Islam widerspricht, das stimmt nicht. Jede, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Erfindung in der Religion, ist Neuerung und jede Neuerung ist ein Irrtum. Aber hier, das ist gefährlich, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der will damit meinen, oder die meinen damit, wenn das dem Islam widerspricht, dann ist das Irrtum. Aber wenn nicht, dann ist das in Ordnung. Das stimmt nicht. Dann kommt er zu dir und sagt, ja, Koran lesen. Sag, Koran lesen ist okay. Aber ist Koran lesen bei Gräbern in Ordnung? Natürlich nicht. Da wird man nicht sagen, das widerspricht der Islam. Sag, ja, wir lesen Koran. Wo ist gegen den Islam hier? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wo ist gegen den Islam, wenn man 50, 70 Rak'a auf dem Friedhof betet? Aufpassen, ja? Das ist sehr gefährlich. Auf jeden Fall. Salam wa barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat verschiedene Reden gehalten und Predigt gehalten, sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich das bekannteste oder die bekannteste Predigt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist Freitag-Predigt. Der Prophet hat jeden Freitag eine Rede oder zwei Reden gehalten eigentlich. Freitags-Predigt besteht, barakallahu fikum, aus zwei Reden. Die erste Rede, dann macht er immer Pause, sitzt er ein bisschen, dann steht er und macht die zweite Rede. Und danach kommt er von Mimbar nach unten und er betet das Gebet. So macht man. Dann die nächste Predigt, die bekannt ist beim Propheten, das war die Predigt von Festgebet. Und das ist nur eine Predigt, nicht zwei, nur eine. Und dies macht man nach dem Gebet, nicht vor dem Gebet. Nach dem Gebet, nicht vor dem Gebet. Dann der Prophet Muhammad sallam hat zum Beispiel an Arafatag Predigt gehalten, in Pilger, beim Pilgern. Der Prophet hat auch Predigt gehalten zu Sonnenfinsternis oder Mondfinsternisgebet gehalten und so weiter. Es gab viel. Und manchmal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Predigt gehalten, wenn ein Thema, wenn etwas passierte und es war wichtig, dass der Prophet darüber spricht. Heute in unserer Zeit ist das anders geworden. Zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es gibt Leute, die stellen Bedingungen, und diese Bedingungen sind nicht im Buch Allahs. Die Leute haben sich, man weiß, wer diese Leute sind, aber er hat es allgemein gesagt. Das wird kein Problem, wenn du Fehler gemacht hast und der Imam sagt, ja, es gibt Leute, die das machen, das ist gut doch. Du solltest das für dich als eine Ermahnung nehmen. Aber in unserer Zeit, möge Allah uns bewahren, wenn du das sprichst, dann sagt er, ah, der meint mich. Deshalb komme ich nicht mehr in die Moschee. La hawla la quwwata illa billah. So ist das, wenn man die Religion nicht verstanden hat und wenn man unwissend jahil ist in der Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb barakallahu fikum, aufpassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eine Rede gehalten hat, eine Predigt gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, es gab einen Sinn dabei. Es gab einen Sinn. In dieser Rede, was hier Al-Irbad erzählt hat, das war außerordentlich. Das war nicht wie die anderen Reden, die normal waren. Warum? Weil er sagt, das war so berührend. Und unsere Herzen sozusagen bebten, als sie das hörten. Und wir haben angefangen zu weinen. Und das war in einer Art gesprochen, dass sie gedacht haben, das ist eine Person, die sich verabschiedet. Deshalb haben sie dem Propheten, o Prophet, du erzählst uns, du hast was erzählt, was sozusagen von einer Person wäre, der sich verabschiedet. Dann ermahne uns, empfehle uns. Der Prophet sagte, ja. Ich ermahne euch, Allah zu fürchten. Was bedeutet Allah zu fürchten? Gottesfurcht heißt, dass du ein Hindernis zwischen dir und die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala machst. Allah wird dich strafen in der Hölle. Du machst ein Hindernis zwischen dir und der Hölle. Wie? Indem du nach Wissen suchst und durch dieses Wissen tust du das Gute und verlässt du das Schlechte. Das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt nicht, dass man nur denkt, ich habe Gottesfurcht oder ich bete oder ich faste. Nein, nein, das ist mehr als Beten und Fasten. Gottesfurcht heißt, dich zu schützen vor der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Indem du das Gute machst und das Schlechte verlässt. Indem du Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen Befehl praktizierst. Und immer, als der Prophet Muhammad, oder fast immer, als der Prophet Muhammad sallam eine Rede gehalten hat, der hat immer damit angefangen, dass die Leute Allah fürchten sollen und dass sie das Gute tun und das Schlechte verlassen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zweitens, Gehorsamkeit zu leisten, dem Anführer der Muslime, Gehorsamkeit zu leisten. Wenn auch dieser Anführer eine Sklave wäre. Das ist egal, wer der Anführer ist. Wenn er etwas befiehlt, dann musst du annehmen. Und der Befehl von Anführern von Muslimen ist in drei Arten. Entweder er verlangt von dir etwas, was gut ist in der Religion, dann bist du verpflichtet, das zu machen. Er verlangt von dir etwas, was gegen die Religion ist, was schlecht ist, was sozusagen sündhaft ist, dann darfst nicht befolgen, du darfst nicht praktizieren. Angenommen, der Anführer der Muslime sagt, du betest nicht mehr. Oder du sollst, ihr sollt alle Alkohol trinken. Hier gibt es keine Gehorsamkeit. Dann drittens, der verlangt von dir etwas, er verlangt von dir etwas, was sozusagen im Leben ist. Das hat mit der Religion nicht. Dann musst du hier annehmen. Angenommen, der Anführer sagt, wir machen Straßen und jede Straße wird 10 Meter breit sein. Dann darfst du nicht ihm sagen, nein, wir wollen 7 Meter oder 15. Wenn er befohlen hat, dann gibt es nicht Wenn und Aber. Weil dieses Thema sowieso mit der Religion nichts zu tun hat. Du machst, was er dir sagt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diejenigen, die lange leben werden, sie werden diese Unterschiede und Verschiedenheit sehen und erleben. Das ist nicht nur über Meinungen, sondern dass die Muslime sich spalten, dass die Muslime gegeneinander werden. Und das hat man gesehen in der Geschichte des Islam. Das hat man gesehen in der Geschichte des Islam, dass die Muslime gegeneinander geworden sind und dass sie auch Verschiedenheit gezeigt haben in ihrem Leben. Damit man diese Verschiedenheit oder diese, sage ich jetzt, Gegenschaft nicht hat, was sollte man tun? Da sollte man sich an die Sunna des Propheten halten und Sunna von seinen gerechten Khalifen, die nach ihm kommen. Die Sunna vom Propheten heißt die Methode vom Propheten Muhammad sallam. Und die Sunna von seinen gerechten Khalifen, das wird von seinen Gefährten, das sind die gleiche von der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und der Prophet sagte, Addu alaihi bin Nawajid, passt auf, das ist sehr wichtig. Der Prophet hat gesagt, haltet an meine Sunna und Sunna von meinen Gefährten mit euren Backzähnen. Das heißt, das ist eine arabische Wortwendung. Das ist arabische Wortwendung. Und zwar, wenn ich dir sage, halte an eine Sache mit deinen Backzähnen, das bedeutet, halte fest an diese Sache. Verlass das nicht. Und bleib auf diesem Weg von Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und meine gerechten Nachfolger, Khalifen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haltet an das. Der hat nicht gesagt beides. Damit er uns erklärt, dass die Sunna von den gerechten Khalifen seine Sunna entspricht. Das ist das Gleiche in diesem Zusammenhang. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Das heißt, ihr dürft keine Neuerungen in die Religion bringen, weil die Neuerungen in der Religion Irrtum sind. Was bedeutet das? Was ist eine Neuerung? Neuerung ist, dass du in der Religion etwas Neues einführst, ohne dass das Beweis in der Religion hat, oder, passt auf jetzt, dass etwas in der Religion schon vorliegt, da ist, aber du bringst etwas Neues, was du mit diesem Thema verbindest. Beispiel, Koran, das ist unsere Religion, wir lesen Koran. Das heißt, wenn jemand Koran liest, ist kein Problem. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich lese Koran bei Gräbern, dann fragt man, warum Koran bei Gräbern? Der sagt, ja, weil das gesegnet ist. Das ist Neuerung. Wenn du sagst Neuerung, der sagt, ja, ist Koran lesen verboten? Ist Koran lesen Neuerung? Natürlich nicht. Koran lesen ist von der Religion. Aber was ist die Neuerung hier? Dass du Koranlesung mit diesem Platz verbunden hast. Du hast gesagt, Koranlesen bei einem Grab ist besser oder ist gut. Obwohl die Religion sowas nicht sagt. Das heißt, entweder etwas, was in der Religion keinen Beweis hat, oder etwas Zusätzliches zu machen oder eine Beschreibung oder ein Ort oder eine Zeit oder eine Zahl mit einer Anbetung zu verbinden, was nicht zu belegen ist in der Religion. Und das ist sehr wichtig, was ich erwähne, damit man den Islam richtig versteht. Weil wenn du heute mit manchen Leuten redest, der sagt dir sofort, ja, ist das zum Beispiel nach dem Gebet, sie heben alle die Hände. Und sie machen mit Gebet und dann streichen sie über ihre Gesichter und so weiter. Wenn man ihnen sagt, was ist der Beweis? Der sagt, ist das nicht in Ordnung, dass man bei Mitgebet Hände hebt? Natürlich beim Mitgebet kannst du Hände heben. Aber in dieser Situation nicht, weil der Prophet das nicht gemacht hat. Und der hat uns das nicht beigebracht. Der sagt, ja, manche, die lesen Surat al-Fatiha für Verstorbene. Wenn du ihm sagst, das geht nicht, der sagt dir, ist jetzt Koran lesen verboten? Du sagst ihm, natürlich Koran lesen ist nicht verboten. Aber er sagt dir, ja, dann lese ich Koran. Sagst ihm, okay, halt mal. Stopp. Aufpassen. Das geht nicht um Koran lesen. Das geht um diese Situation oder um diese Durchführung, um diese Verbindung Koran mit Verstorbenen. Koran mit bestimmter Zeit, Koran so weiter. Und es gibt viele Beispiele in diesem Zusammenhang. Und manche haben behauptet, sie haben gesagt, es gäbe in der Religion eine gute Neuerung. Und deshalb hier sagt er, die dem Islam widerspricht. Das bedeutet, ich kann so verstehen, durch diese Formulierung, was hier übersetzt wird, das heißt, wenn etwas mit dem Islam zu vereinbaren ist, dann ist das in Ordnung. Aber wenn das nicht zu vereinbaren ist oder gegen den Islam ist, dann ist das nicht gut. Das wird eine gute Neuerung, okay, aber schlechte nicht. Und das ist falsch. Wir haben im Islam alle Neuerungen, die sind falsch und alle Neuerungen, die sind Irrtum und wir dürfen weder neu noch nicht neu bringen in diesem Zusammenhang. Sagt man ja, Umar ibn al-Khattab sagte, na'mat al-bid'atu hadhihi. Wie schön ist diese Bid'a sozusagen. Dass es keine Bid'a ist, man Umar hat keine Bid'a, keine Neuerung gemacht. Der Prophet Muhammad hat vorgebetet im Ramadan. Der Prophet hat vorgebetet im Ramadan. Und zur Zeit von Umar ibn al-Khattab hat Umar das wiederbelebt, was der Prophet Muhammad gemacht hat. Weil der Prophet damals erklärt hat, er hat nicht den ganzen Ramadan vorgebetet, weil er, das wird diese zusätzliche Gebete, freiwillige Gebete, Salat Tarawih heißt das. Der hat das nicht immer gebetet, weil er Angst gehabt hat, dass dies Pflicht für die Muslime wird. Aber als der Prophet starb, dann wird das nicht mehr Pflicht. Und als Umar das sah, der hat gesagt, wie schön ist diese Sache, dass die Muslime zusammen beten. Übrigens, es gab auch zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese Haltung, dass der Prophet zusammen mit den Sahaba gebeten hat. Und es gab auch andere Leute, die gruppenweise gebetet haben. Deshalb Umar hat nicht Neues gebracht. Deshalb soll immer aufpassen. Das wird, willst du gerettet werden, bleib auf dem Weg von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seinen Gefährten, radhiyallahu alaihi. Du musst die Religion so verstehen wie sie. Nicht jeder nach seinem Kopf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wichtig ist auch, nicht jeder, der etwas behauptet, Neuerung zu sein, dann ist das Neuerung. Und wenn jemand Neuerung auch praktiziert hat, das heißt nicht unbedingt, dass diese Person Neuerer geworden ist. Wir trennen im Islam. Wir können sagen, du hast Neuerung begangen, aber das heißt nicht direkt, dass man deine Person beurteilt, dass man deine Person verurteilt. Du bist Neuerer. Es kann sein, dass du Neuerung machst, aber du bist nicht Neuerer. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Im Islam gibt es Trennung zwischen Person und Tat und Handlung. Wenn jemand falsch handelt, das heißt nicht unbedingt, dass man alles falsch hat. Aber das hat man nur diese falsche Handlung. Und da gibt es dafür Regeln in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Bid'a, vor Neuerungen schützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Falsches oder Schlechtes von mir und von Shaytan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khair inshallah. Dann kommen wir zum Ende. Wir haben nur eine Stunde gemacht, das ist gut. Die Brüder und Schwestern im Internet, ich gebe euch erstmal Rot. Es gibt, ich merke, Admin ist da. Samir, bist du da? Subhanallah. Ja, weil du auf meiner Seite nicht da bist. Offline bist du. Du bist offline bei mir. Na, auf jeden Fall kein Problem. Ihr könnt eure Fragen an Samir schicken. Und in ein paar Minuten, dann machen wir weiter. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنتها قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى ذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن نقص دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني أَرْسَلَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله القهار ما تعبدون من وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وخطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم